Guten Tag, hier spricht Ihr Professor Jimmick. Momentan sind wir gerade mitten in einem Forschungsprojekt über die in unseren Breiten sehr selten gewordene usbekische Wurzelwühlmaus. Im Hintergrund hören Sie zwei balzende Wurzelwühlmäuse. Diese kleinen, possierlichen Nager verlangen viel Aufmerksamkeit. Deshalb hinterlassen Sie doch bitte eine Nachricht. Willkommen zum Blockcast mit der Nummer 0003. Wir haben also noch viel Platz nach oben. Ich bin gerade wieder im Internet auf so ein doofes Spielchen reingefallen. Beziehungsweise so ein blöden Trailer reingefallen, wo so ein Auto in der Gegend fährt. Ich kannte das Ding eigentlich schon und deswegen dachte ich mir, ist es das? Ist es das? Nee, das ist es nicht. Und dann kam da plötzlich doch wieder dieses komische Wesen da mitten rein. Das ist so ein bisschen Schocker. Jetzt fehlt eigentlich nur, dass man Wort noch verlinken kann. Mache ich dann eben per Text, beziehungsweise den Link habt ihr bestimmt dann gefunden. Was wollte ich euch eigentlich erzählen? Ich war vorhin wieder beim Einkaufen und die Idee war heute Abend Nudeln mit Käse und diesen fürchterlich stinkenden Rohmilchkäse aus dem Kühlschrank wegzukriegen, den man so normalerweise nicht essen kann. Dachte ich mir, wunderbar, machst die Nudeln, haust den Käse rein, schneidest dir noch ein bisschen Schinken rein und kaufst dir ein bisschen Rucola-Salat. Den machst du oben drauf. Ja, nichts war es beim Plus gewesen, der Rucola-Salat gekauft. Soweit so gut. Daheim angekommen, das Ding ausgepackt und es hat irgendwie so komisch gerochen und das war dann letztendlich alles total verschimmelt. Super, ne? Frage ich mich doch, warum kaufe ich da überhaupt ein? Ja, nachdem ich jetzt vorhin auch endlich einen Schlüssel bekommen habe, kann ich jetzt meine Wäsche wieder waschen. Die müsste jetzt auch jeden Augenblick fertig sein. Das heißt, ich schaue jetzt da mal hin und werde noch ein bisschen am Dach hier rumrumpeln. Da muss ich noch ein bisschen meine Unterlagen hier ordnen, meinen ganzen Versicherungskäse. Dann werde ich mich auf die Couch legen, beziehungsweise auf unsere wunderbare, super breite Schlafcouch, muss man dazu sagen, ist ja gleichzeitig mein Bett. Immer noch ein Campari Orange machen, den stilvoll aus einem Glas, von einem Campari-Glas natürlich trinken. Vielleicht noch eine Runde auf der Xbox spielen. Das war's dann auch. Muss heute mal ein bisschen früher einschlafen. Damit ich morgen früh nicht erst wieder um 9 Uhr auf der Arbeit bin. Fand ich ein bisschen spät heute, macht aber nichts. Man ist ja flexibel. Ja, eins wollte ich noch sagen, diese tolle Werbeaktion von der Telekom, vielleicht habt ihr es gesehen, die Sache mit dem super 14. November. Also ich weiß nicht, ich finde Schwachsinn, man bekommt jetzt ein T-Shirt, um Teil der super tollsten deutschen Nationalmannschaft aller Zeiten zu sein. Ich weiß ja nicht, vielleicht versucht die deutsche Nationalmannschaft so momentan an den Spieler zu kommen. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung. Auf jeden Fall, was an dieser super Aktion so toll sein soll, weiß ich auch nicht. Ist ein bisschen ein blödes Gewinnspiel mit dabei und das war's irgendwie. Also dafür eine riesen Werbekampagne anzulabern, Millionen auszugeben, gleichzeitig 32.000 Leute auf die Straße setzen wollen, das als Druckmittel zu nehmen, um die Vermarktung von ADSL2 besser durchdrücken zu können, ich weiß ja nicht. Also so langsam bin ich von dieser Telekom wirklich gar nicht mehr überzeugt. Und da ich meinen Internetanschluss ja schon bei Kabel und Medienservice in München, beziehungsweise bei kabelservice.de habe, werde ich auch, sollte die Karte nach München kommen, was ich wirklich hoffe, den kompletten Telefonanschluss weg von der Telekom und hin zu Maxi DSL oder sonst irgendwo hinziehen, wo wir auch noch ein paar Prozent Firmenrabatt kriegen, weil muss ja nicht sein. So langsam habe ich gegen dieses Unternehmen wirklich eine riesige Aversion. So, jetzt ist kurz vor 8. Ich gehe jetzt mal in den Waschraum und gucke mal, was meine Wäsche macht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst was von euch hören. Freut mich übrigens sehr, dass ihr das mit diesem Blockcast irgendwie fast witziger findet als ich. Das Feedback, das gekommen ist, war jetzt ja nicht so viel. Aber war ja doch durchaus positiv. Und deswegen denke ich mir, machen wir das einfach mal weiter. Schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Habt ihr irgendwelche Ideen? Wollt ihr was wissen? Schwebt euch was vor? Ich habe keine Ahnung. Klopft einfach in die Kommentare rein. Ansonsten, schönen Abend, ne? Tschö. Alright, that's it for me. You've been great. Good night, everybody.